dann immer rundherum und die Welt scheint sich im Tanz zu drehen. Davon wird mir in Kopf und Kunden bunt und dumm. Doch ich bin erst trotzdem wunderschön. Komm, steck doch ein und fahr mit mir. Ich fahre einmal, zweimal, dreimal und das Glück mit dir. Das Karussell fährt immer, immer rundherum für das hochverehrte Publikum. Hallo! Hallo! Ach, halten Sie doch an, ich wär so froh, wenn ich nur stillstehen kann. Oh, oh, oh, oh. Mir wird so kalt und heiß, ich rufe halt so heiß, dass ich nicht weiß. Das Karussell fährt immer, immer rundherum. Ich bin das trotzdem wunderschön. Yeah!